وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wir machen weiter, bi'izni ta'ala, mit Kapitel 32, Vorzug der Schwachen unter Muslimen und der Unbedeutenden von den Armen. Babu Fadli Ta'afati al-Muslimin wal-Fuqara'i wal-Khamili. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الناس من يكون ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في عقله أو ضعيفا في ماله أو ضعيفا في جاهه، أو يكون من الذي يعده الناس من الضعفاء. وإذا جعل الله سبحانه وتعالى إنسانا ضعيفا فهذا ليس بعيب، وإنما الله سبحانه وتعالى يعوض هذا الإنسان بهذا الضعف الذي كان فيه في الدنيا، يعوضه بذلك يوم القيامة. فذلك ضعفت المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائها، فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائها وكأغنيائهم. وكذلك بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنكم تنصرون لضعفائكم، يعني فيه هؤلاء الضعفاء فينصرنا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان ضعيفا في جسمه وضعيفا في بدنه، ضعيفا في ماله وضعيفا في جاهه، وبين الناس هو ضعيف، ولكن عند الله قدره عظيم. لذلك بارك الله فيكم قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أتى الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: اطرد بلال وعمار وصهيب ونحن نجلس معك. فهذا الأمر الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حصل مع نوح عليه السلام. قال له: اطرد اللي حواليك من الضعفاء وسنجلس معك. لذلك أنتم تجدون بارك الله فيكم في القرآن أن الكلام يكون حول: فقال الملأ من قومه الذين استكبروا، أو قال الملأ. لما يكون الملأ أي سادة القوم، وسادة القوم ما يريدوا أن الضعفاء يصلوا إلى مراكزهم أو إلى أمورهم. لذلك قالوا له: إذا طردت هؤلاء، لنوح عليه السلام ولموسى لكل الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا طردت هؤلاء فسنتكلم معك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى معهم هؤلاء، ولا تتجاوز إلى غيرهم، ما تنظر إلى غيرهم. فهؤلاء الذين يعبدون ربهم هم إخوان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم الذين يصلون في الليل والنهار مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معهم ولو كانوا ضعفاء. كانوا ضعفاء بلال عمار، ما كان عندهم مثل، ما كانوا مثل أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب وغيره، ما كانوا من سادة مكة، ولكنهم بإيمانهم صاروا سادة الناس. بارك الله فيكم، هذه الآية آية عظيمة، والإنسان أن يكون مع إخوانه وضعفاء المسلمين. كأن اليوم أشبه بالماضي، سبحان الله. اليوم يا أخوة اللي معه فلوس واللي مشهور بين الناس وقوي الناس تحترمه، أما الإنسان المسكين الضعيف اللي ما عنده شيء وكذا تحتقره الناس وتزدريه، مع أنه ما يجوز أن يكون ذلك بين المسلمين، لكن للأسف هذا موجود ونراه اليوم. ذاك الإنسان سواء كان مع الضعيف أو كان مع القوي إنما يتقي الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى ويحبس نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من أين كانوا، وكانوا ضعفاء أو كانوا أغنياء، المهم تقوى الله سبحانه وتعالى، والمهم عبادة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. فوتسو دشوخن أنت دن مسلمين und den der Unbedeutenden von den Armen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah, der Erhabene, sagt im sinngemäß übersetzt: Und fasse dich in Geduld mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Trachten nach seinem Angesicht, und wende deine Augen nicht von ihnen ab, um nach irdischen Verlockungen zu trachten. Es geht hier in diesem Kapitel darum, dass die Leute verschieden sind. Und es gibt Leute, die schwach sind, sozial schwach. Die Schwäche könnte körperlich sein, könnte sozial sein, könnte finanziell sein. Es gibt schwachen Menschen und es gibt natürlich auch starke Menschen in verschiedenen Themen. Und diese Schwachen, weil sie schwach sind, das heißt nicht, dass man sie erniedrigt oder dass man, waliyadu billah, arrogant wird, wenn man diese Leute sieht, sondern man muss etwas verstehen. Wenn diese Leute auch schwach sind, das heißt nicht, dass sie schwach im Glauben sind oder schwach im Iman sind. Und das geht am Ende um ein Thema, ob man Allah subhanahu wa ta'ala richtig angebetet hat oder nicht und ob man Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet hat oder nicht. Und es kann sein, dass eine Person sozial schwach ist, finanziell schwach ist und körperlich schwach ist, aber diese Person ist bei Allah subhanahu wa ta'ala sehr stark mit seinem Iman und er wird eine hohe Rangstufe bekommen im Paradies. Und deswegen muss man etwas verstehen. Und zwar, der Prophet sallam sagte, die Armen von meiner Umma kommen ins Paradies vor den Reichen. Also jetzt, sie waren schwach in diesem Leben und arm. Und in diesem Leben könnten sie nicht viel reden und nicht viel tun, weil sie schwach und arm waren. Aber am letzten Tag werden sie vor den Reichen ins Paradies kommen, als Begleichung für das, was sie gelebt haben oder was sie durchgemacht haben in diesem Leben. Zweitens, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala dadurch bekommen, durch eure Armen, durch die Schwachen, die wir unter uns haben, bekommen wir den Sieg und die Befreiung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb kommt diese Ehre. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er mit seinen Brüdern bleiben muss, die Allah erwähnen, frühens oder morgens und abends. Das ist eine Geschichte natürlich, und dies passierte nicht nur mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Leute von Nuh alaihi salam, die ihm gefolgt haben, die waren auch schwache, sozial schwach, oder die waren, sage ich jetzt, die Schwachen, die Schwächsten unter seinem Volk. Und deshalb kamen die Starken von seinem Volk, die seine Religion und seine Botschaft nicht annehmen wollten. Und sie haben gesagt, O Nuh, wir sehen, dass nur die Schwachen dir gefolgt haben. Und wenn du diese Leute wegschickst, dann werden wir mit dir sitzen, mit dir reden. Nuh a.s. hat das nicht akzeptiert. Mit Shu'aib a.s. war auch das Gleiche. Wir haben gesagt, oh Shu'aib, wir haben nur gesehen, dass Arasiluna, das wird die Schwächsten von uns, haben dir gefolgt. Und wir haben gedacht, dass du verstehst und Verstand hast. Shu'aib a.s. hat das nicht getan, dass er die Schwachen verlässt. Weil immer die Regel so war, die Ersten, die Wahrheit annehmen, sind die Schwachen und die Schwächsten in der Gesellschaft, weil sie zu ungerecht behandelt werden und die Religion gibt ihnen ihre Rechte zurück. Auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sie kamen zu ihm, sie haben gesagt, oh Muhammad, wenn du Bilal, Ammar und Suhaib und diese Schwachen wegschickst, dann werden wir mit dir sprechen und reden und diskutieren. Wer kam zu ihm? Die Führer und die Tyrannen von Tyrannen von Mekka, die kamen zu ihm. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, nein, du darfst nicht diese wegschicken, und der Prophet wollte das nicht. Und Allah hat ihm dann diese Ayah auch herabgesandt, dass er mit diesen Leuten bleibt, die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, frühens und abends, weil diese Leute die richtigen Mu'minin sind. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha. Also diese Leute, sie wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Und deshalb, sie beten Allah subhanahu wa ta'ala an, sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala und schau nicht die anderen, die Wahrheit nicht annehmen wollen und deine Botschaft nicht annehmen wollen, diese, die wahren Gegner dieser Religion. Und dass man schwach ist, heißt nicht, dass man eine Sünde gemacht hat. Dass man arm ist, heißt nicht, dass man schlecht ist. Und leider, wir sehen das heute in unserem Leben. Subhanallah. Sehen das heute in unserem Leben. Wenn jemand reich ist und viel Geld hat, oder wenn jemand stark ist, oder wenn jemand Macht hat oder Beziehungen hat, dann die Leute oder respektieren die Leute. Aber wenn eine Person gut ist und Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, weil die Person schwach ist oder weil diese Person sich schämt, dann bekommt er keinen Wert bei den Leuten, sondern der wird beleidigt. Und eigentlich diese Eigenschaft war nicht bei den Muslimen, dass sie die Schwachen und oder die sozial Schwachen beleidigen oder als nicht anschauen, sondern die Muslime waren immer anders. Wenn diese Schwachen Hilfe brauchen und Schutz brauchen, dann haben die Muslime das geleistet. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man muss das verstehen, barakallahu fikum, dass man arm ist oder schwach ist, das ist keine Schande, sondern man muss auch das verstehen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, wenn man auch arm und schwach ist, dann hat man bessere Chancen am letzten Tag. Und die Armen und die Schwachen, die kommen vor den Reichen ins Paradies. Warum? Weil die Reichen länger brauchen, um mit ihnen abgerechnet wird für das, was sie in diesem Leben gehabt haben von Vermögen. Weil die anderen haben das nicht. Und sehr schöne Überlieferung von unserem Propheten Muhammad Sallam, der sagte, Sabaqa dirham, 11 Dirham. Das ist eine Person, hat zwei silberne Münzen und er spendet eine davon. Und eine Person hat 1 Million und er gibt 1000. Die 1 zu 2, das ist die Hälfte. Und 1000 zu Million, das ist 1 zu 1000. Deshalb, ein Dirham könnte mehr sein in der Wegschale am letzten Tag als 1000. Und wenn man schwach ist und gibt für Allah subhanahu wa ta'ala oder versucht, etwas Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun, dann wird man eine große Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. An Haritha ibn Wahab radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum li ahli al-jannah, kullu da'ifin mutada'ifin, law aqsama ala Allah la'abarah. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر حديث عند البخاري ومسلم. العتل هو الغليظ الجافي الجواظ، هو الجموع المنوع، وهو الضخم المختال في مشيته المتكبر. يعني هكذا مثلي والعياذ بالله، هكذا كبير مثل كذا، كبير يتمختر وكذا. نعم. وقيل القصير البطين، فنسأل الله العافية. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأضره. الضعيف المتضعف أي لا يهتم بمنصبه ولا بجاهه ولا يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف ما يظهر بين الناس، متضعف ما يهم هذا الأمر، لأنه أهم شيء يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فهو بين الناس ما عنده منزلة، ولكن عند الله منزلته عظيمة. لذلك أهل الآخرة لا يهتمون بأمور الدنيا، أهل الآخرة مو نحن، أهل الآخرة ما يهتمون بأمور الدنيا، وأي شيء يأتيهم من أمور الدنيا يقبلوه لأنه يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى لهم، ولأنهم يعلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى والرزق على الله سبحانه وتعالى. ذاك هذا الضعيف المتضاعف اللي ما تهمه الأمور والمظاهر، لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على الله على شيء الله سبحانه وتعالى يسره، فيحلف على شيء ثقة بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقبل منه. الذين يقسمون على الله سبحانه وتعالى ويبرهم نوعان أصلا، يعني في أنواعهم من الناس، مثلا مثل الربيع الربيع بنت النضر، كسرت ثنية جارية، كسرت سنة، فرفعوا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكسر ثنيتها، فقال أنس بن النضر قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، والله ما تكسر. فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله، فقال والله لا تكسر. هو ما رد الحكم، حكم الله وحكم الرسول، ولكن تكلم مع أهلها فعفوا وما كسروا ثنيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. يعني والله ما يصير هكذا، الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا ليس رد بحكم الله، وإنما هذا من شدة الرجاء والثقة بالله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من الإقسام على الله فهو الإقسام والعياذ بالله من التآلي، يعني كأنه إنسان يقرر على الله، يعترض على الله، مثل الذي قال لأخيه والله لن يغفر الله لك، خلك النار. الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتآلى عليه؟ إذا بارك الله فيكم، هناك من العباد لو أقسم على الله لا أبره، ضعيف متضاعف الاسم هذا، بس هذا إذا رفع يديه ودعا الله يقبل منه. أما غيره هذا الذي الناس تراه شيء، فلو رفع ألف مرة ولو دعا الله سبحانه لما يقبل. هذا هو أهل الجنة. طبعا هذا لا يعني أنه الإنسان القوي أو الغني ما يدخل الجنة، لا، وإنما هذا من التضعيفون، يعني بعض الناس وبعض الناس. وأما أهل النار فعلاماتهم، من العلامات، في علامات كثيرة، من العلامات هو الغلظة والجفاء، يعني القلب يكون حجر والعياذ بالله. الجواظ هو الذي يجمع المال وما ينفق، يجمع فقط وما ينفق، وهو الرجل اللي ما عنده صبر، والغليظ الجافي المتكبر، المتكبر عتل غليظ جافي. يعني ما عنده رحمة، ما عنده محبة لشيء. أما الجواب فهو الإنسان الضخم الذي يمنع المال ويمنع حق الله سبحانه وتعالى، ويكون متكبر. مثل ذلك الرجل الذي قاتل، فالناس نظرت إليه وصارت تمدحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إن هذا من أهل النار. كيف من أهل النار وهذا يقاتل ويفعل؟ فأصيب، فوضع سهمه، أخذ سهم من الكنانة وضعه في صدره وقتل نفسه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك بارك الله فيكم، الإنسان يجب أن يكون متواضع وغير متكبر. وأما الكبر فهو غض الناس وبطل الحق، يعني ظلم الناس وعدم قبول الحق. هذا هو صفة المتكبر. المتكبر ما يقبل الحق، يظلم الآخرين. أما هذا أنه يلبس مثلا أو ما يتكلم مع الناس أو كذا، هذا ما يعتبر تكبر، ممكن طبيعة الإنسان هكذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يكون لأحدنا نعلان حسنان وكذا، وهي هل هذا من التكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، وإنما الكبر هو غمط الناس أو بطر الحق وغمط الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا عن هذا كله. بارك الله فيكم. حارثة بن وهب رضوان الله عليه وليفقه، das ist der gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte: Soll ich euch erzählen, wer die Bewohner des Paradieses sind? Es ist jeder, der als schwach und geringschätzig betrachtet wird und der, wenn er einen Eid unter Berufung auf Allah subhanahu wa ta'ala leistet, ihn dann auch erfüllt. Jetzt werde ich euch erzählen, wer die Personen sind, die für die Hölle bestimmt sind. Es ist derjenige, der unwissend und verschämt, stolz, nicht stolz, arrogant ist, der harte, starre, der unverschämt und unbarmherzig, arrogant ist. Natürlich, die Wörter, die der Prophet benutzt hat, die sind sehr schwer auf Deutsch zu erklären, weil sie auch in der arabischen Sprache schwer sind. Du brauchst erstmal das Arabisch zu verstehen. Er sagt ja: Utul, Jawaz, Mustakbir. Drei Wörter, die sehr schwer sind auf arabischen Sprache, in der arabischen Sprache. Barakallahu fikum, das geht hier darum, die Leute des Paradieses. Wer sind die Leute, die ins Paradies kommen? Natürlich, es gibt verschiedene Hadithe und Ayat, die beschreiben, wer ins Paradies kommt. Zum Beispiel diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlicht haben, die das Gebet verrichten, die das Fasten, die sich an Fasten halten, die Zakat geben und so weiter. Aber hier, das geht um ein Thema. Der Prophet ﷺ wollte uns durch die Eigenschaften oder durch die Persönlichkeiten erklären, welche Person ins Paradies kommt. Also seine Eigenschaft. Was ist seine Eigenschaft? Wie ist seine Persönlichkeit? Denn wie sagt Abdu'if, المتضعف. Das ist diese arme Person, die für die Leute schwach ist, und diese Person, der will sich nicht zeigen. Der betet für Allah subhanahu wa ta'ala. Der betet Allah subhanahu wa ta'ala an für sich selber. Und der will nicht im Vordergrund stehen, sondern der ist schwach und der macht seine Sachen für sich selber und der vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Man sieht diese Leute, die ihr Ziel in diesem Leben ist nicht, dass sie nur in diesem Leben besser leben können, sondern ihr Ziel in diesem Leben ist, dass sie Allah richtig anbeten können und bessere Muslime werden, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Diese unter ihnen gibt es Leute, wenn sie sagen, bei Allah wird zugemacht, dann Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala macht, was sie sagen. Subhanahu. Weil sie so auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und es gibt hier zwei Arten, Hauptzwei Arten. eine Person, der sagt, bei Allah, das wird so gemacht. Und weil diese Person richtig Mu'min ist und richtig Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, Allah nimmt an und Allah subhanahu wa ta'ala macht ihn. Wie zum Beispiel Ar-Rubay' bint al-Nadr. Die hat eine Sklavin geschlagen und die hat ein Stück von ihren Zahn gebrochen. Dann waren die Leute beim Propheten, der Prophet hat gesagt, ja, wir werden ihr auch Zahn von ihr brechen. Ihr könnt das mit ihr machen, als Strafe für das, was sie getan hat. Dann hat ihr Bruder, Anas ibn al-Nadr, gesagt, bei Allah, ihr Zahn wird nicht gebrochen. Und dann hat Anas mit den Leuten gesprochen. Er hat gesagt, wieso und so weiter. Und dann haben sie akzeptiert, dass sie Schmerzengeld bekommen. Und da hat man den Zahn von ihr nicht gebrochen, von seiner Schwester. Dann hat der Prophet gesagt, unter den Leuten gibt es Leute, wenn sie bei Allah schwören, um etwas Allah subhanahu wa ta'ala leistet ihr oder erfüllt das, was sie geschworen haben. Und das ist ein Beispiel. Aber die zweite Acht ist natürlich die Acht, die schlimm ist. Und zwar, eine Person schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala um etwas Falsches. Indem zum Beispiel, wie diese zwei Leute, einer war gut und der andere war schlecht, der hat ihm gesagt, bei Allah, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir nicht verzeihen. Allah wird dir nicht verzeihen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wer entscheidet über meine Entscheidung? Wer schwört bei mir, dass das so gemacht wird? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sagt, ich verzeihe dir, zu demjenigen, der es schlecht gemacht hat, und ich vereitle die Taten von dem anderen. Sabarakallahu fikum, man muss aufpassen, wenn man sagt, ich schwöre bei Allah, dass das passieren wird oder sowas. Das heißt, man hat zu viel Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass man das macht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Leute aber, die in die Hölle kommen werden, wer sind diese Leute? Das sind kullu utul. Utul, barakallahu fikum. Natürlich, dieses Wort ist sehr schwer zu erklären auf Deutsch. Aber derjenige, wal'iyadu billah, der unwissend ist, unwissend, hart, aber negativ, ja, das wird diese starr, hart, wie Stein ist er, wal'iyadu billah. Hat kein Gefühl. Und derjenige, wal'iyadu billah, derjenige, der sein Herz wie Stein ist. Das ist sein Herz. Er hat keine Barmherzigkeit. Und wal'iyadu billah, der ist so hart, dass da ist er eine Person wie eine Wand. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Rutul. Jawaf. Al-Jawaf, barakallahu fikum, ist derjenige, der viel Geld hat und der viel sammelt, Vermögen, und der spendet nicht, der gibt nicht das Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Oder ist derjenige, der kein Geduld hat, derjenige, der kein Geduld hat, und derjenige, der arrogant ist. Kein Geduld und arrogant ist. Wie derjenige, der gekämpft hat, und die Leute haben gesagt, er kämpft gut, der Prophet sagte, diese Person geht in die Hölle. Die Leute haben gesagt, wieso, die macht gut. Dann wurde diese Person verletzt, und weil er so arrogant war und unwissend, dann hat er sich selber getötet. Und deshalb sagte der Prophet, der geht in die Hölle, weil er sich selber getötet hat. Weil er so arrogant war und unwissend war, dass er das nicht verkraften könnte, dass er so gut kämpft, dass die Leute ihn verletzen können. So, barakallahu fikum, al-Jawaf ist derjenige, der wal'iyadu billah arrogant, unwissend, hart und der sammelt und der gibt nicht das Recht Allah subhanahu wa ta'ala und der zeigt kein Geduld. Al-Mustakbir, das ist der Arrogante, der eingebildet ist. Wal'iyadu billah. Und der Prophet wurde gefragt, was ist Arroganz? Was ist Überheblichkeit? Überheblich, arrogant. Der Prophet sallam, sagte, das ist, dass man den Leuten ihre Rechte nicht gibt, ungerecht ist zu den Leuten, und dass man die Wahrheit nicht annimmt und nicht akzeptiert. Das ist eigentlich Arroganz. Arrogant bedeutet nicht, dass man nur die Leute abwertend anschaut oder mit ihnen abwertend redet. Nein, Arroganz ist mehr als das. Das bedeutet, dass man die Wahrheit nicht annimmt und dass man die Wahrheit verleugnet. Ob man die Wahrheit kennt oder nicht, aber trotzdem, dass man die Wahrheit verleugnet und dass man ungerecht ist zu den Leuten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man sollte barakallahu versuchen, diese Eigenschaften, die eigentlich von den Leuten des Paradies sind, zu behalten, und die Eigenschaften, die von den Leuten der Hölle sind, da sollte man das meiden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Barakallahu fikum, wir stoppen hier, bi'idhni ta'ala. Obwohl der nächste Hadith sehr interessant ist, aber wir stoppen hier. Barakallahu fikum, heute ist 25. Barakallahu fikum, zakum al khairan. Und Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch. Fi su'al ad-dars? Okay. Hier haben wir keine Fragen. Die Brüder und Schwestern, wenn sie Fragen haben, dann schickt eure Fragen an die Admin, inshallah. Erstmal zum Thema. Und wenn keine Fragen zum Thema sind, dann machen wir so eine halbe Stunde, maximal bis eine Stunde Frage. Und der Barakallahu fikum jazakum Allah khairan, und Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch. In 10 Minuten machen wir weiter. Oder in 5 Minuten vielleicht auch. Vielleicht in 5 Minuten machen wir weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.